knapp. Wohin soll das gehen? Wohin soll das führen? Und wenn du mich noch einmal anfängst, ein einziges Mal, bin ich mit deiner Tochter. Ich gehe meinen Weg, ja, Nero, ja. Ich gehe meinen Weg, ja. Ich gehe meinen Weg, ja. Ich gehe meinen Weg, Nero, ja, Nero. Ich gehe meinen Weg, ja. Ich gehe meinen Weg, Nero, ja. Guck, ich gehe meinen Weg. Schon seit Tag 1 gehe ich meinen Weg, Nero. Weste befleckt, doch es geht, Negro. Guck, niemand versteht, doch es geht, Negro. Bleib kalt, zeig niemals Liebe und es geht, Negro. Für eine kurze Zeit, sorgenfrei. Doch bleibt dein Herz kalt, ist es schnell vorbei. Ich war schon immer anders, Einzelgänger-Style. Ich hatte nie was, doch bald ist auch Gold dabei. Mama trennte sich, als ich 12 war. Ich war gebrochen, doch draußen war ich öfter. Voll mit Hass, guck, vermisste meine Schwester. Verdrängte Probleme und weint hatte ich gestern. Wurde materieller, ich wurde kälter. Ich wollte auch mal die Air Max haben schneller. Schon im Innenhof falsche Gesichter. Als ich mich wegdrehte, war ich für sie nichts lang. Ich war ein Kind, Mann, ich wollte nicht begreifen. Ich wollte auch sein, obwohl sie auf mich scheißen. Ich war am Beten, kniete vor der Fensterbank. Wollte Gott fragen, was mach ich falsch, verdammt. Die Welt ist kalt und zerfetzt dich, wenn du ehrlich bist. Halt dich fest an deinem Traum, weil es mehr nicht gibt. Papa weinte oft, er hatte viel im Kopf. War frustriert, bis er Fäuste an die Wände boxt. Guck, ich check es doch, ich bin anders, Bruder. Schon seit Tag eins gesagt bekomme, ich leide drunter. Doch die Geschichte macht mich zu dem, was ich bin. Es war zwar gestern, doch innerlich immer Kind. Jeder hat sein Struggle, jeder hat sein Kampf. Hol dir dein Batz, erst dann wird es anerkannt. Doch verlier den Glauben nie, auch wenn der Hass überwiegt. Ich kämpf, ich geh mein Weg. Ich geh meinen Weg, ja, Nero, ja. Ich geh meinen Weg, ja. Ich geh meinen Weg, ja. Ich geh meinen Weg, Nero, ja, Nero. Ich geh meinen Weg, ja. Ich geh meinen Weg, Nero, ja. Guck, ich geh meinen Papa Weg. Papa hatte es satt. Ich war am Boden, alles fuckte mich ab, voll bekifft durch die Stadt. Guck, der Druck macht dich platt, tagelang einsam. Zu viel vom Puff und der Hunger hält dich wach. Und es droht dir der Knast, du musst gucken, was du hast. Und dein Kopf geht kaputt, du musst gucken, dass du schaffst. Guck, mein Herz war voll Hass, im Gesicht war ich blass. War betäubt, war zu straff und die Hoffnung wurde knapp, Negro. Doch ich gab niemals auf, Negro. Bunkerte das Sattler im Haus, Negro. Wusste schon damals, ich will raus, Negro. Doch war beklemmt, meine Seele war zu taub, Negro. Nur den Glauben, nee. Auch wenn der Hass überwiegt, ich kämpf, ich geh meinen Weg, Nero. Ich geh meinen Weg, Nero. Ich geh meinen Weg. Ich geh meinen Weg, ja, Nero, ja. Ich geh meinen Weg, ja. Ich geh meinen Weg, ja. Ich geh meinen Weg, Nero, ja, Nero. Ich geh meinen Weg, ja. Ich geh meinen Weg, Nero, ja. Guck, ich geh meinen Weg. Bin verwirrt, hoffe ich finde meine Linie. Ging nur halbe Wege, rechte nie die Ziele. Ich betrug, raubte und dealte. Ich paffte zu viel, es war egal, guck, ich fliege. Ich kannte keine Liebe, fühlte innerliche Kriege. Ich wusste nie, was ich fühlte, nie, was ich wollte. Mein Kopf brachte mich runter, meine Psyche ging Schrott. Jetzt will ich raus aus der Tiefe. Papa, ich weiß es doch, du wolltest stolz sein. Ich brauchte länger, doch heute bring ich dir dein Gold rein. Mama, ich weiß, mir fehlt der Bezug zu dir. Doch ich schwör's dir bei Gott, ich bleib gut zu dir. Doch mein Herz ist jetzt kalt. Meine Seele eiskalt, guck, mir fehlt jetzt der Halt. Doch verlier den Glauben nie, auch wenn der Hass überwiegt. Ich kämpf, ich geh meinen Weg. Ich geh meinen Weg, Nero, ja. Ich geh meinen Weg, ja. Ich geh meinen Weg, ja. Ich geh meinen Weg, Nero, ja, Nero. Ich geh meinen Weg, ja. Ich geh meinen Weg, Nero, ja. Guck, ich geh meinen Weg, ja.